Und nun kommt Kaffee und Kuchen. Oh je, meine schlanke Linie. Nach dem Essen sollst du stehen oder 1000 Schritte gehen. Wir legen jetzt eine Platte auf. Auf, auf, zum Tanz.